Warum bloggen wir? Gute Frage, stellt sie. Welt ist scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord all überall. Die Welt ist scheiße, die W's sind schuld. Knechten foltern und ermorden uns. Die Welt ist scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord all überall. Und was machen wir? Ja, was machen wir? Klar, wir bloggen sie weg von hier, von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Es ist scheiße, es herrschen Kriege, Hunger, Elend und Mord all überall. Und wir schreiben, reden und sagen es, denn wir halten nicht unser Maul. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Die Welt ist scheiße. Die Welt ist scheiße. Doch jetzt holen wir uns unsere Stimmen zurück, zurück, zurück. Das Noob-Spreeblick-Bildblog, X der Vera, MC Winkel, Thomas Knüber und das Lawblog, Jens Scholz, Madame Modest, Anke Gröner und die Werbeblogger. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie weg von hier. Wir bloggen sie, sie nimmt dann raus, irgendwo anders hin. Sascha Lobo, René Walter, Peter Turi und Jan Schmidt, Sven Lennartz, Fräulein Wunder, 500 Beine und Franziska, mein Parteibuch und all die anderen sind schon da, sie sind schon da.